was für die Ohren. Perfekt. Vielen Dank. Dann fangen wir um 20.09 Uhr mit kleiner Zeitverzögerung aufgrund technischer Probleme unseres Mumble-Servers an. Nochmal willkommen zur Vorstandssitzung am 12.02.2015. Die Versammlungsleitung versuche ich trotzdem. Protokoll macht Gabriele, Beginn 2009. Dann Gäste und Audioaufzeichnung und so weiter ist bei uns generell zugelassen, deswegen okay. Anwesend sind alle bis auf Bernd, der sich entschuldigt hat. Damit ist die Beschlussfähigkeit des Vorstands gegeben. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 1, die Genehmigung des letzten Protokolls. Inzwischen haben sich alle Anwesenden eingetragen. Das heißt, das Protokoll gilt als genehmigt. Und Entschuldigung. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 2, der Termin der nächsten Sitzung. Die findet statt am 26. Februar 2015, wieder um 20 Uhr als Mumble-Sitzung. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 3, der Bericht des Vorstands. Ich war bei der BUFO-Klausur in Kipfenberg. Ich habe in Neumarkt die Aktion Lesen gegen Überwachung gemacht. Muss zugeben, dass extrem wenig Leute da waren. Nichtsdestotrotz war der Termin wichtig. Hatte so die üblichen Termine im Mumble und kämpfe ansonsten ein bisschen gegen eine Erkältung, die hartnäckiger ist, als ich dachte. Deswegen sind die Außentermine im Augenblick ein bisschen dünn. Gibt es Fragen zu dem, was ich gemacht habe? Das scheint an Carsten, übergebe seinen Bericht. Ja, nochmal schönen guten Abend an alle. Ich habe mich auch ein bisschen im Mumble rumgetrieben, in Vertretung für Sekor, als er krank war, Redaktionskonferenz, dicker Engel, die Fragestunde und ansonsten Mumble mit der Rechtsabteilung. Ich war bei der BUFO-Klausur vom 6. bis zum 8.2. in Kipfenberg, letzten Dienstag bei Lesen gegen Überwachung in Braunschweig und ansonsten habe ich mich wie immer mit meinen oder unseren Rettmann- und OTS-Tickets beschäftigt. Gibt es Fragen an Carsten? Dann würde ich an Christus übergeben. Ich habe einige Sachen gemacht. Ich habe Lesen gegen Überwachung in Hamburg teilgenommen. Da waren wir teilweise 40 Leute. Außerhalb von den Piraten waren, ich glaube, an die 5 bis 10. Ich war letzte Woche im Wirtschaftsministerium im Ministerium für Wirtschaft und Energie in Berlin. Ich war im Bundestag, habe ich einen Abgeordneten der SPD besucht und ihn Fragen gestellt. Ich war im Bundesrat, ich war im NSA-Ausschuss, ich war in der Bundesvorstandsklausur, war im Hamburg, klar. Unterstützung der Kandidaten bei Presseanfragen oder sonst was dergleichen, Social Media, LAFO-Sitzung Hamburg, WKK-Sitzung in Hamburg, Stammtisch Hamburg-Harburg war ich, Besuch der griechischen Gemeinde in Hamburg letztens. Mit türkischen Journalisten habe ich noch gesprochen. Ich versuche die internationalen PPs dazu zu bewegen, am Wochenende einen Hashtag HH-Wahl in ihrer Landessprache was zu machen. Da habe ich mich mit Thomas Gaul unterhalten und er versucht momentan alles dazu zu machen. Wahlparty helfe ich mit. Ich hatte eine Diskussion mit den Geldpiraten, da gab es Irritationen, weil sie die Syriza-Punkte genommen haben, die aber nicht abgeglichen sind mit unseren Programmpunkten. Da ist jetzt was neu aufgearbeitet worden und ich war gestern kurz bei der Mumble in der WKK Bremen. Gibt es dazu Fragen? Das scheint nicht der Fall. Dann würde ich an, Bernd ist nicht da, an Stefan übergeben. Ja, was euch am meisten interessiert, wir haben Geld auf den Konten, insgesamt 1.023.657.62. Bevor jetzt das große Gerede losgeht, das meiste liegt auf dem Festgeldkonto und das wird jetzt demnächst an die Landesverbände verteilt. Das heißt, das ist übrig, beziehungsweise ein großer Batz auf dem Beitragskonto, was natürlich auch an die Gliederung verteilt wird. Also es ist nicht so, dass wir über 1 Million gerade verfügen können. Ansonsten war ich vorletztes Wochenende, 31.01.2 in Düsseldorf, um da so ein bisschen mit dem Finanzteam in NRW und die Schatzmeisterei zu besprechen. Und wie ihr alle natürlich auch am letzten Wochenende in Kipfenberg auf der BUFO-Klausur. Ansonsten die übliche Mail-Ticket-Bearbeitung und auch einiges am Telefon hatten. Entschuldigung. Gibt es Fragen an Stefan? Dann würde ich Lothar bitten. Ja, ich war auf dem Finanztreffen in Düsseldorf mit Stefan zusammen, mit dem Finanzteam dort, auf der Buffalo-Klausur und ansonsten habe ich sehr viel Arbeit ins Beitragskonto reingesteckt, wie alle anderen dort auch. Und da möchte ich mich gerade mal ganz herzlich bedanken an alle, die dort mitmachen. weil wir haben jetzt Hochsaison und das funktioniert wunderbar. Ansonsten möchte ich die Gelegenheit hier nutzen, es sind ja doch auch einige Vorstände zu der Gliederung, mal die Aufforderung an alle Schatzmeister, kümmert euch jetzt um den Rechenschaftsbericht 2014, damit wir den diesmal ohne Zitterpartie über die Bühne bringen. Gibt es Fragen an Lothar? Scheinbar nicht, dann würde ich Hermi bitten. Einen wunderschönen guten Abend. Die Mitgliederzahlen insgesamt. 170 Mitglieder, davon stimmberechtigt 4207, was ungefähr 17,8% entspricht. Davon 415 schwebende Mitglieder und 1360 verifizierte. Was habe ich die letzten zwei gemacht? Ich war natürlich auch bei der Bufo-Klausur dabei, ein bisschen kränklich, habe aber irgendwie trotzdem diverse Telcos, Mails, Telefonate, keine Ahnung was gemacht. Ich habe ein bisschen in meinem KV gearbeitet, was auch mal wieder dringend nötig war. Es gibt eine neue Beauftragung für die Mitgliederverwaltung im Bund, nämlich den Tomatenfisch. Und ich habe ein Interview mit Carsten gemacht, könnt ihr in der Flasche nachlesen. Gibt es Fragen an Stefanie? Auch das nicht, dann lieber Marc, bist du dran. Ich war natürlich auf der Bufo-Klausur in Kipfenberg, dann auch bei dem Lesen gegen Überwachung-Event im Rahmen von dem Safer Internet Day in Ormark mit dabei, habe an einigen Mumbles teilgenommen und ein paar Kleinigkeiten erledigt. Gibt es Fragen an Marc? Okay, das scheint auch nicht der Fall, dann vielen Dank und Michael. Ja, also neben Bufo-Klausur kümmere ich mich oder habe ich mich jetzt gekümmert um Wahlkampf-Endspurt-Party in Hamburg, die ist morgen und bin auch sonst in den Vorbereitungen für die Wahl in Bremen involviert. Die Details wieder in meinem Vorstandstagebuch, wobei ich derzeit nicht dazu komme, es zu führen. Ich werde es nachtragen, versprochen. Die Links sind schon drin. In, ich hoffe, ein paar Tagen werden da auch Inhalte sein. So, und wenn ich gerade Hamburg erwähnt habe, wir haben da ja am Sonntag Wahl und wir haben jetzt wirklich Endspurt und ihr könnt euch alle dran auch ein bisschen beteiligen. Wenn ihr nicht nach Hamburg kommen könnt, dann zumindest auf Social Media, zum Beispiel auf Twitter, indem ihr einfach Inhalte mit Piraten und dem Hashtag HH-Wahl fleißig retweetet oder bei Facebook, indem ihr die Dinge liked. Da muss man nicht unbedingt hier vor Ort sein, um die Hamburger Piraten zu unterstützen. Okay, gibt es Fragen an Michael? Scheint nicht der Fall. Dann sind wir mit dem Bericht des Vorstands durch und kommen zum Tagesordnungspunkt 4, Anträge. Der Antrag 1 ist Veröffentlichen von Urteilen der ordentlichen Gerichtsbarkeit zur Piratenpartei Deutschland. Von wem ist der Antrag? Kann da jemand was dazu sagen? Okay, das heißt, es gibt zu diesem Antrag keinen Redebedarf, keine Wortmeldungen? Wir haben so einen ähnlichen Antrag schon mal gehabt. Jetzt, Moment, Klang. So, hat den falschen Link. Wir hatten so einen ähnlichen Antrag schon mal, beziehungsweise die Bitte, das zu tun. Wir haben den Antragsteller mitgeteilt, oder ich persönlich dann auch der Meinung, dass das eine interessante Geschichte ist, nur wir können es im Moment nicht umsetzen, weil dazu, oder da steckt eine ganze Menge Arbeit hinter. Letztendlich muss der ganze Kram ja auch aktuell gehalten werden und da kann ich im Moment nicht versprechen, dass wir personell in der Lage sind, das auch zu leisten. Grundsätzlich eine gute Idee, aber im Moment sehe ich im Moment nicht, dass wir das umsetzen können. Von daher schwierig, weil wenn wir es annehmen, dann würde ich auch gern gewährleisten, dass es up-to-date bleibt. So wie ich den Antrag verstehe, ist es die Bitte, eine Ausschreibung zu machen für jemanden, der das tut. Ja, ich wollte nur auf den anderen Antrag hinweisen, den wir schon hatten, den wir halt aus diesen Gründen abgelehnt haben und daraus resultiert halt dieser Antrag. Sorry. Spricht er das dagegen, eine entsprechende Beauftragung auszuschreiben? Sieht da jemand ein Problem damit? Nee, überhaupt nicht. Okay. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ja. Hm? Ja. Was sagen denn die dafür Verantwortlichen in der GO für Rechtsfragen? Was ist denn eure Empfehlung? Wie ich gerade schon sagte, ich finde das schon okay, nur du musst halt sicherstellen, dass bestimmte Informationen aus den Schriftsätzen getilgt sind, dass sie nicht öffentlich werden. Das heißt, wir brauchen schon jemanden, der sich seiner Verantwortung da bewusst wird. Und es muss halt gewährleistet sein, dass es aktuell bleibt. Und ich sehe da im Prinzip keine Schwierigkeit. Genau. Wir schreiben ja im Augenblick aus. Das heißt, wenn sich jemand findet, der dann auch tatsächlich das Vertrauen genießt, das ist die zwingende Voraussetzung, weil wir ja die Gerichtsurteile aus der Hand geben, dann okay. Und wenn sich eben niemand findet, dann ist der Beschluss gegenstandslos, weil ohne Beauftragung keine Veröffentlichung. Genauso. Okay. Damit würde ich vorschlagen, wir kommen zur Abstimmung. Wir haben im Augenblick 3 dafür und 1 Enthaltung. Das heißt, der Antrag wäre noch nicht angenommen. Also verstehe ich das richtig, wenn wir dafür stimmen, dann schreiben wir erstmal jemanden aus, eine Stelle aus, die das macht. Genau. Wer ist Melak? Das ist eine Mischung aus Michael und Marc. Sieht aber witzig aus. Das ist so ähnlich wie die Mischung aus Lothar und Stefan, ne? Lost. Lost, ja. Boi. Da können die Gänsechse nur froh sein, dass der Marc mit dabei ist. So, dann ist der Antrag angenommen und wir kommen zum Antrag 2, Veröffentlichung von durch den BUFO verhängten Ordnungsmaßnahmen. Gibt es dazu Wortmeldungen? Ich hätte eine Frage dazu. Ja. Wenn irgendwo in irgendeinem Bereich der Bundespartei, also zum Beispiel im Landesverband Nordrhein-Westfalen, eine Ordnungsmaßnahme ausgesprochen wird oder ein Paff verhängt wird und niemand weiß es, dann ist ganz schwer, mit demjenigen zu verfahren, weil, wenn es keiner weiß. Dann kann man auch nicht sagen, er möchte bitte irgendwo verschwinden oder die Klappe halten, irgendwas, wenn niemand weiß, dass da was passiert ist. Das ist genau der Punkt. Es weiß keiner, wenn eine OM ausgesprochen worden ist. Die Vorstände in dieser Partei setzen sich hin und schreiben OMs aus, schreiben welche Dinge auch immer. Und das weiß im Endeffekt keiner. Und genau darauf läuft dieser Antrag hinaus, dass wir dann sagen, wenn der Antrag angenommen wird, wird da eine OM ausgesprochen. Und die ist natürlich rechtsgültig, dann werden wir es bekannt geben. Oder wir haben die Möglichkeit, das bekannt zu geben, soweit ich den Antrag verstanden habe. Aber es ist nicht mein Geo. Das kann eigentlich auch jemand anders erklären. Dieser Antrag gilt aber nur für vom BUFO ausgesprochene OMs. Ja, weil da steht vom Bundesvorstand rechtskräftig verhängte Ordnungsmaßnahmen. Werden künftig unter Abwägung der schutzwürdigen Rechte des Betroffenen mit dem Interesse der Parteiöffentlichkeit nach den unter Ziffer 3 der Begründung genannten Grundsätzen gegebenenfalls auch unter Angabe des Namens des Betroffenen veröffentlicht. Das heißt, wir können nach Abwägung im Prinzip bei jeder einzelnen OM dann entscheiden, ob wir und was wir davon öffentlich machen oder eben nicht. Gibt es vom Vorstand noch weitere Wortmeldungen dazu? Vielleicht nur den Hinweis nochmal, wer es nicht mehr wusste. Wir haben erst letztes Mal mit in die Klausur genommen und uns da am letzten Wochenende ja ausführlich drüber unterhalten. Stimmt. Wir hatten den Antrag schon mal vor 14 Tagen und haben da beschlossen, dass wir erstmal in Ruhe drüber reden. Deswegen ist der Antrag hier jetzt nochmal. Wir haben im Augenblick... Ja? Der Unterschied zwischen der ursprünglichen Variante und der jetzigen ist das Wort rechtskräftig. Das heißt, wir haben uns entschieden, das nur dann zu machen, wenn die Ordnungsmaßnahme tatsächlich rechtskräftig geworden ist. Das heißt, solange ein Einspruch oder etwas Ähnliches läuft oder die Frist für den Einspruch noch nicht rum ist, wird nicht veröffentlicht. Okay, der Antrag ist angenommen und damit kommen wir zum Antrag 4.3. Die Änderung der beauftragten GO. Gibt es dazu Wortmeldungen? Ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir sowohl in dem letzten Antrag, ich habe die Anträge, dass es dazu noch weitere Anträge gab. Bei 4.2 steht da unter Anmerkung und bei 4.3 stehen die auch unter Anmerkung. Ich denke aber, dass wenn wir den einen jetzt angenommen haben, hat sich der andere natürlich erledigt. Beziehungsweise wenn die in Konkurrenz stehen, müssen wir uns die nochmal anschauen. Also ich würde sagen, ich nehme meine beiden der Einfachkeit halber einfach zurück. Darauf hatte ich gehofft, vielen Dank. Okay, damit ist der Antrag auch angenommen. Ich habe mich jetzt davor geschrieben, weil sonst dahinter wieder irgendwie so 2 Wörter ineinander überlaufen. Hermi, das ist falsch. Stimmt. Ich wollte nur darauf hinweisen. Michael zieht seine Anträge zurück und damit ist der Antrag angenommen. Die anderen sind hinfällig. Und wir kommen zum Antrag 4, Kampagnen-Website Copyright. Darf ich den Antrag? Ja. Ich hätte noch eine Rückfrage zu dem eben beschlossenen Antrag. Zum was? Zu dem eben beschlossenen Antrag. Ja, bitte. Also Absatz 1 ist dann, kann Themenbeauftragte benennen, aber ihr schreibt, der Absatz 2 bleibt so erhalten wie bisher und lautet dann auch gut ausgeschrieben. Ja, also 2 wird unverändert, nur 3 und 4 fallen weg. Okay, und auf Basis der Ausschreibung führt ihr dann die Benennung durch? Ja. Okay, danke. Okay, dann würde ich, wie gesagt, zum Antrag 4, Kampagnen-Website Copyright kommen. Der Antrag ist von mir. Willst du kurz was dazu sagen? Ja, moin zusammen erstmal. Wie ihr wisst, haben wir eine Piratin ins Europaparlament geschickt, die sich mit Copyright sehr intensiv auseinandersetzt und da jetzt einige Dinge losgetreten hat. Das Problem ist nur, dass sie das natürlich nicht allein entscheiden kann, sondern dass eine Menge Maps zustimmen müssen zu diesem Bericht im Plenum. Und deswegen wäre es gut, wenn diese Maps, die ja unter anderem von der anderen interessierten Seite bearbeitet werden, von der Öffentlichkeit, die wir herstellen können, nochmal erfahren, warum es wichtig ist, dass dieser Bericht so angenommen wird und möglichst so angenommen wird, wie er jetzt vorliegt. Und deswegen müssen wir dann zusehen, dass wir möglichst viele Leute dazu bringen, dass sie bei den Maps anrufen, E-Mails schreiben, Briefe schreiben und so weiter, um dann ein bisschen deutlich zu machen, dass die Punkte, die da drin stehen, durchaus im Interesse der Menschen sind. Okay, Christoph, Wortmeldung von dir, oder? Ich habe nur eine einfache Frage. Haben wir nicht ein Budget für genau sowas? Müssen wir jetzt jede einzelne Seite blocken und genehmigen? Ich frage ganz vom Ablauf einfach. Also es muss doch irgendein Budget geben dafür, hoffe ich. Nicht wirklich. Ja, also die IT kann sicherlich hergehen und kann eine Domain registrieren für etwas, was naheliegend und sowieso in unserem Bereich liegt. Aber bei der Seite geht es nach meinem Gefühl für den Antrag, bei dem Antrag eher darum, das Thema zu besetzen. Und deswegen ist ein Beschluss, dass wir das machen und es über diese Seite kommunizieren und vorantreiben, durchaus sinnvoll. Ich hätte noch eine Frage dem Antrag. Immer los. Wer wird sich dann um die Pflege der Seite kümmern? Oder wer wird sich darum kümmern, da Texte einzustellen und das ganze Ding zu betreuen? Das war gerade keine Bewerbung, ne? Entschuldigung. Nein. Das wird das Büro von Julia Reda machen. Die haben ja schließlich da Ressourcen, die haben ja, sind im Thema drin, die haben Textbausteine und so weiter. Und nötigenfalls müssen sie halt noch jemanden dazu einstellen oder so. Das denke ich doch, dass sie das irgendwie hinkriegen. Also an uns wird es, denke ich, nicht hängen bleiben. Jedenfalls nicht ganz alleine. Ich meine, der Stefan hat insofern recht, ich hätte das einfach so machen können, beziehungsweise einfach so beantragen können bei einem Einzelvorstand. Es ging mir jetzt durchaus auch darum, ein wenig Öffentlichkeit herzustellen noch. Nehme deswegen Bewerbungen zur Pflege und zur weiteren Bearbeitung der Seite hier und jetzt, aber auch später gerne entgegen. Okay, dann muss ich jetzt nochmal ganz blöd fragen, wieso müssen wir dann diese Domain registrieren, wieso macht das Büro von Julia nicht sowieso dann auch, wenn die schon jemanden dafür einstellt oder so, der das macht? Es geht, glaube ich, hier, wenn ich das beantworten darf, um die Werbung, nicht um alles andere, soweit ich das jetzt verstanden habe. So ist es. Okay, es kam eben die Frage hier auf im Chat auch, ist denn das Vorgehen oder das mit dem Büro von Julia irgendwie abgesprochen, Flo? Ist denen das bewusst, ist denen das bekannt? Ja. Okay, danke. Okay, trotzdem nochmal, warum, darf ich? Ja, bitte. Warum übernimmt jetzt die Piratenpartei die Domain dann und warum macht Julias Büro das nicht? Oder ich meine, nicht nur Werbung, Christos, ich habe das so verstanden, dass die Domainkosten, die aber auch nicht hoch sein werden, den nehme ich mal an, aber irgendwie komisches Konstrukt, finde ich. Es geht darum, dass wir als Partei die ganze Sache unterstützen. Das war meine Intention. Wenn das jetzt so eine Aktion wieder von Julia nur ist, dann ist das eine Aktion von Julia, aber nicht unbedingt von der Piratenpartei. Und die braucht halt den Rückenwind oder die Rückendeckung der Partei in dieser Sache. Okay. Und die Rückendeckung manifestiert sich darin, dass die Piratenpartei Deutschland die Domain das ganze Ding hostet, oder wie? Unter anderem dadurch, aber natürlich, dass sie das weiter pusht. Deswegen stelle ich ja den Antrag hier, damit ihr da ein bisschen Öffentlichkeit hergestellt wird und Leute tatsächlich hingehen und sie da unterstützen in der Sache. Eine Frage habe ich noch kurz dazu. Warum macht er das, die Julia, nicht auf die piratenpartei.de? Also ganz, ganz blöd. Ich bin ja nicht so ein Attila wie ihr alle. Warum wird das nicht auf unsere Seite gesetzt? Das wäre doch aus meiner, da kann man doch irgendeinen Unterteil machen und das wäre doch wesentlich besser. Oder nicht? Nein, es geht nicht unbedingt um das Branding, sonst hätten wir natürlich eine Piratendomain nehmen können. Und es geht auch darum, dass möglicherweise andere Piratenparteien oder andere Organisationen da aufspringen können. Und wenn wir das unter einer extra Domain machen, ist es eben für die einfacher, darauf hinzuweisen oder das Ganze zu unterstützen, als wenn wir das auf einer dedizierten Piratendomain machen. Ja, da geht es auch um den Namen, nehme ich an, Flo, oder? Ja, und natürlich den Namen. Netflix Copyright ist halt auch etwas, was dann irgendwie direkt darauf hinweist, was los ist. Wobei man, natürlich sagen kann, wenn wir noch lang drüber reden und nicht sofort die registriert ist, gehe ich davon aus, dass es zum Schluss weg ist, die Domain. Das denke ich auch langsam. Kann ich mal eine Hausnummer haben über Kosten? Kosten sind 12 Euro im Jahr, im Zweifelsfall. Können wir da bitte abstimmen? Okay, ich schließe mich dem der Bitte von Carsten an und würde vorschlagen, dass wir den Antrag abstimmen. Flo kümmert sich darum, dass die Domain dann... Und da als verantwortlicher Ansprechpartner auftritt und nicht wir, pushen können wir das Ding doch trotzdem, egal wem es gehört. Ja, also gleich spende ich das erste Jahr. Okay, wir haben zwei Enthaltungen, vier dafür Stimmen. Das heißt, selbst wenn alle dagegen stimmen, die noch nicht abgestimmt haben, würde der Antrag angenommen. Damit, Flo, ist das Ding durch. Ja, super, danke euch. Und jetzt gehe ich das Ding mal registrieren. Okay, das waren, wenn ich das richtig sehe, alle Anträge für heute. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 5. Sonstiges. Werbung, Fragezeichen und dann unbedingt Werbung machen. Jetzt wird es amüsant. Von wem sind die beiden Links, die da eingetragen sind? Siko, ganz kurz, 4-4, deine Stimme. Bei der Registrierung, was die Irmgard sagt, dass das zusammen mit der Bundes-IT gemacht werden sollte. Das wäre nicht schlecht, weil wir haben momentan, glaube ich, ein absolutes Chaos mit diesen ganzen Webseiten, also im Bundesgebiet, nicht nur also, hier bei uns. Da bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass das über die Bundes-IT läuft, wenn dann. Ich wollte das nochmal erwähnt haben. Wenn Irmgard da schon was schreibt, dann. Flo, du stellst sicher, dass es über die Bundes-IT gemacht ist und in einen einheitlichen Topf wandert, okay? Okay. Ja, wie gesagt, damit ist der Antrag angenommen. Ich kann 20.35 Uhr, Gabriele, du hast recht. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 5. Sonstiges. Einmal Werbung und dann einmal unbedingt Werbung machen. Wer möchte die Werbeblöcke vortragen? Also Werbung muss ich auch mal wieder anfangen. Ihr wisst ja, HH-Wahl, was der Michael vorhin sagte, nutzt das aus. Dieses Wochenende müssen wir ganz, ganz weit nach vorne. Bei Facebook, Google+, Instagram und die ganzen anderen Social Media. Wer nicht nach Hamburg kommt, bitte benutzt alles, was geht, HH-Wahl oder retweetet das, wenn ihr da nicht da seid. Das wäre super gigantisch, dass wir hochkommen. Wir sind teilweise nicht immer bei den Top-Tweets. Danke. Also die beiden Tickets waren jetzt eben von mir, das sind auch so Karteileichen auf dem OTS und die seit mindestens 2 Wochen liegen und ich wollte jetzt eigentlich nur, dass man mal drauf guckt und sagt, ob wir dafür jetzt Werbung machen oder nicht, dann würde ich die sonst auf geschlossen stellen. Und das Werbung und Werbung-Fragezeichen, das wären meine, meine Hinweise dazu. Jan, dann würde ich vorschlagen, mach zu. Liegt so lange, kümmert sich keiner drum, weg damit. Okay. Okay, damit die Frage, gibt es noch was unter Sonstiges? Wenn nicht, dann würde ich jetzt Tagesordnungspunkt 6 aufrufen. Fragen, Anmerkungen, Anregungen und Open Mic. Open Mic irritiert mich jedes Mal. Gibt es Fragen, Anmerkungen, Anregungen an den Bufo? Etwas, was wir wissen sollen, tun müssen oder etwas Ähnliches? Ich hätte ganz kurz eine Frage an den Christos. Christos, du hattest geschrieben in deinem Tätigkeitsbericht, dass du in Berlin einen Bundestagsabgeordneten besucht hast. Korrekt. Jetzt willst du wissen, wie er heißt, gell? Ja, genau. Scheiße. Warte. Herbert Wehner? Angela Merkel? Ja, klar. Nein. Peter Süßmuth? Nein, Leute, jetzt mach mich nicht nervös, ich hab da so einen Zettel hier. Mirsch. Hieß er. Matthias Mirsch, Abgeordneter aus in der Nähe von Hannover. Okay. Und von welcher Partei ist er? SPD. Ah, okay. Alles klar, danke. Gut. Das ist bei mir Scheid gewesen. Gibt es weitere Fragen? Ich hätte eine Anregung. Es tut mir leid, dass aus meinem ursprünglichen Plan mit den Mediatoren nichts geworden ist. Das ist, liegt einerseits an der Schwerfälligkeit des Themas, andererseits daran, dass ich dann ausgefallen bin und gar nichts mehr getan habe. Ich werde da auch nichts mehr tun. Ich habe aber eine ganz andere Anregung. Und das ist, wir haben das jetzt gemacht, das mit dem Lesen gegen Überwachung. Ne? Das hat guten Eindruck gemacht, das ist überall sehr aufgefallen. Und ich denke, das könnte man in einer anderen Reihe ähnlich fortsetzen, Lesen gegen Rassismus oder gegen Islamophobie oder Rassismus oder Nazis oder was auch immer. Ist nur so als Vorschlag. Okay, der Teilnehmer hat sich damit aus diesem Gespräch verabschiedet. Nehmen wir als Anregung mal mit auf. Gibt es weitere Anmerkungen, Fragen, Anregungen, Ähnliches? Kurz zu der Anmerkung von Sammy. Das könnte man direkt ganz konkret umsetzen. Am 21.03. ist Tag gegen Rassismus. Ich weiß nicht, ob international oder deutschlandweit, aber da gibt es auf jeden Fall auch bundesweit Aktionen, die man im Vorfeld auf der entsprechenden Seite anmelden und dann halt auch bekannt machen kann. Das wäre durchaus was, denke ich, wo man Öffentlichkeit kriegen kann, auch gute Öffentlichkeit. Und wenn Leute Lust haben, das zu verfolgen, bin ich da gern bereit, damit zu unterstützen, koordinieren. Finde ich sehr gut, Solzken, weil es da auch hervorragende Texte zu gibt. Captain Leto, oder? Ja, es war Captain Leto und nicht Solzken, aber trotzdem gut. Entschuldigung. Mach. Nehme ich an, Captain Leto verzeiht dir das. Leonie, verzeihst du mir das? Selbstredend. Gut. Okay. Darf ich dann davon ausgehen, dass wir mit allen Themen, die so wichtig sind und besprochen werden sollen und überhaupt und so durch sind? Ja, und nächstes Mal läufst du mit mir, dann hast du so nicht mehr das Problem mit der Erkältung. Ja. Ich hoffe, du hast... Wahrscheinlich kommst du dann alleine wieder zurück und dann ist meine Erkältung final gewesen oder so. Lieber Seko, ich hoffe, du hast uns alle nicht angesteckt. Nein, ich komme morgen und erledige das dann. Du kannst auch übermorgen erst kommen. Ja, schon fest geplant. Ich bin morgen Abend in Hamburg. Okay, dann würde ich vorschlagen, schließen wir die heutige Sitzung. Es ist 20.41 Uhr. Es war nett, mit euch zu plaudern. Vielen Dank für die Teilnahme, für das Interesse, für die Anträge. Vielen Dank an meine Kollegen für die Arbeit. Vielen Dank an alle Beauftragten für die Unterstützung. Danke, Gabriele, für das Protokoll. Ich wünsche euch einen schönen Abend und macht nichts kaputt, was wir noch brauchen. Ich soll da noch gute Besserung von den Hamburgern sagen, lieber. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.